solche Fass. Okay. Okay. Kevin hat mir gesagt im Vorhinein, Tobias, es ist schön, dass du ganz viele Lieder für uns schreibst, aber deine Lieder beinhalten immer... Das ist falsche Richtung. Red weiter. Deine Lieder... Deine... Oh, scheiße. Okay, ich habe eine ganz lange Ansage. Doppelseitiges Klebeband. Du schaffst das. Mach mal den Amp aus. Das nervt mich. Okay. Okay, Kevin hat gesagt, Tobias, du machst ganz gute Lieder und das ist auch alles schön und gut. Aber du machst immer Lieder mit Sozialkritik und mit Tieren. Lass die Sozialkritik weg und die Tiere. Und dann habe ich versucht, Lied zu machen, auch mit Strophe für ihn. Auch mit Inhalt. Das war schon ein bisschen schwer zu verstehen, aber es ist ein sehr schwerer Inhalt. So wie gute russische Suppe. Scheiße, ich mach gerade den Amerikaner und sag Russisch. Der Text. Amol, Emol, Demol, oh yeah, yeah. Amol, Emol, Demol. Well, dieses Lied ist in Moll, weil Moll ist very emotion. Keine Hoffnung mehr haben. Es ist das Lied für alle, die auch mal gerne ein Dach über dem Kopf hätten. Es ist das Lied für alle da draußen, die gerne Bild lesen oder kein Kabel-TV haben. Oder aufs Amos gehen. Oder FSJ machen. Oder eigentlich alle, die heute 20 werden. Ja, aber nicht heute. Ich bin wieder für Scheiße. Okay, Kevin, ich habe auch einen extra Solo-Partner für dich geschrieben. Bist du bereit? Ich bin bereit, aber... Du hast den Text erhalten? Ja, ist ziemlich schwer, ja. Okay, merken dir nochmal gut. Ich bin bereit. Was na... Try, try, eins, null. Was na ma... Was na... Раз вода вас, волочня года, вана снява, уж вода не сня. Aus meiner Nase läuft die Rotze, was reimt sich darauf jetzt außer? Armes Deutscher, was haben Sie aus dir gemacht? Das Land der Dichter und Denker war ein Bildungssystem am Verkack. Jetzt lesen wir in der Schule kein Goethe mehr. Auch Schiller ist unangebracht und Büchner darf nicht mehr her. Hauptsache die Schüler können mit 12 schon studieren. Dass sie dann noch nicht frei denken können, scheint die keinen zu interessieren. Armes Deutschland, was haben sie aus dir gemacht? Das Land der Guten. Armes Deutschland, was haben sie aus dir gemacht? Das Land der Energiekonzerne beim Umweltschutz haben sie verkackt. Wir haben viele Atomkraftwerke, strahlen schöne Energie. Von der RW, sag ganz ehrlich, schließen wollen wir die nie. Alternative Energien, das muss man denen mal sagen, heißt nicht als Alternative zu Atom nach Kohle zu graben. So, drei, vier. Armes Deutschland, was haben sie aus dir gemacht? Das Land der großen Wirtschaftswunder, bei den Banken haben sie verkackt. Ja, wir würden jetzt auch gerne ein Lied über Banken schreiben und eine Strophe. Aber wir sind Lobbyisten geschmiert und die haben gesagt, Bad Publicity ist besser denn gar keine. Und euch kleinen Hosenfurzern glaubt man sowieso nichts. Und macht lieber schlechte Werbung gegen Energiekonzerne, weil anders kommen sie eh nicht mehr in die Medien. Naja, und wir haben auch bei den Banken angefragt, die waren auch interessiert. Konnten uns aber leider nichts mehr zahlen. armes Deutschland, das haben sie aus dir gemacht. Ich will hier weg, ich will hier raus, deswegen wander ich jetzt auf. Ich bin zu kindisch. Als letztes. Welche Sprache spricht man in Saunas? Schwitzerdeutsch. Das hat keiner gehört, mach nochmal. Schwitzerdeutsch.